Herzlich willkommen zur Klingding-Sendung bei FSK 93,0 101,4 im Kabel und hörbar über den Livestream unter www.fsk-hh.org. Wie jeden dritten Freitag im Monat präsentiert Klingding heute aktuelle Musik von 22 bis 0 Uhr. Die Sendung begann mit Clash Music, einer Komposition von Nikolaus A. Huber, interpretiert von der Black Forest Percussion Group. Ab 22.30 Uhr werden in dem Feature Don't Fence Me In Kompositionen und Ideen von Nikolaus A. Huber vorgestellt mit Einspielungen von Orchester, Kammermusik und Solostücken. Hier zunächst einige Aufnahmen von Philippe Lossier. Der in Montreal lebende Lossier hat 12 Tracks mit Bassklarinette und Saxophon für das Album Transparence aufgenommen. Das Album ist gerade beim Berliner Label Schraum erschienen und beginnt mit dem Titel Chaiser. Auf eine halbe Bassklarinette verkürzte Philippe Lossier das Instrument bei Chaiser ebenso beim folgenden neunten Track Pigment. Philippe Lossier hat vor 3 Jahren das Album Subsurface mit Nils Ostendorf und Philippe Sobeck ebenfalls bei Schraum veröffentlicht. Zu seinen Projekten zählen die Duos Toiture, Saint-Laurence und La Formule XU7 und die Trios Disparition de Lucine Éphémère und Today is a Special Day. Seit 2007 ist er Teil der Gruppe Quartetsky, die bekannte Komposition improvisierend neu interpretiert. In dem Album Transparence verbindet Philippe Lossier erweiterte Spieltechniken auf Bassklarinette und Saxophon mit dem sparsamen Einsatz von elektronischen Mitteln. So im folgenden Stück Serpentier, Bassklarinette mit Feedback. Thank you. Ähnlich steuert Lossier die Rückkopplungsfrequenzen in dem Track L'Objet Trouvé, nun mit Altsaxophon. Kaum bemerkbar schichtet Lossier vier Aufnahmetracks mit Bassklarinette bei dem Stück En Dessous übereinander. Thank you. Die meisten Aufnahmen für das Album Transparence wurden jedoch ohne elektronische Mitarbeit gemacht, wie das sechste Stück, das Bassklarinetten-Solo Schismant. Andere Gegenwart, eine fast an Erik Satie's Klavierstücke erinnernde Entspanntheit, strahlt das folgende Bassklarinetten-Solo Silhouette aus. Thank you. Überraschend endet das Album Transparence mit dem Titel Bruin, eine Aufnahme von mit Motoren angeregten Glocken. Transparence, das Album von Philippe Lossier, ist aktuell beim Label Schraum erschienen. Schraum.de oder über die Klingding-Webseite mit Informationen über die Sendungen. www.hierunda/klingding.html Don't Fence Me In, ein Feature über die Bearbeitungen des Raumbegriffs in Kompositionen von Nikolaus A. Huber. Nähe und Ferne, die unterschiedliche Präsenz der klanglichen Aktion ist charakteristisch für viele Kompositionen von Nikolaus A. Huber. Doch der Begriff des Raums enthält bei Huber mehrere Dimensionen. Da ist einmal die physikalische Dimension des Klangraums, wie er üblicherweise im Konzertsaal wahrgenommen wird. Dann gibt es aber auch den symbolischen Raum der Erinnerung, in dem die Ereignisse der Vergangenheit in unterschiedlicher zeitlicher Nähe und Ferne erscheinen. und weiter den Raum, der bei einer musikalischen Aufführung durch unmittelbare Körperaktion, etwa die Armbewegung des Interpreten, ausgemessen wird. Diese Dimension des Raums als körperbezogener Aktionsraum spielt im Klavierstück Beds and Brackets eine maßgebliche Rolle. Die Distanz des Interpreten zum Objekt, das er bearbeitet, das heißt zum Klavier, wird hier ausgemessen. Sie wird zum kompositorischen Parameter. Der Klang wird geprägt durch den Abstand des Spielers zu den verschiedenen Spielorten auf der Tastatur, sowie durch Bewegungstempo, Armlänge, Armgewicht und energetisches Potenzial. Huber: Die jeweiligen Töne werden aus der 88-tastigen Klaviatur aufgrund von Bewegungsentwürfen abgerufen, deren Streckenmaße und Geschwindigkeiten multipliziert mit den jeweils zu bewegenden Organgewichten Ton und Harmonik charakterisieren. Klang ist somit nicht als abstrakte musikalische Struktur komponiert, sondern als Resultat von Körperaktion. Neben dem Raum als physikalisch strukturiertem Aktionsraum kann der psychische Raum der Erinnerung eingearbeitet werden. Huber hat eine zweite Komposition in Beds and Brackets einmontiert, nämlich das Stück Statement zu einem Faustschlag Nonos. Das hat nun ganz konkrete biografische Hintergründe. Er erinnere sich, schrieb Huber im Kommentar zum Stück, dass er mit Luigi Nono kurz vor dessen Tod in einer Kompositionsjury zusammen war. Und in diesen Tagen habe Nono manchmal mit der Faust schwere Rhythmen im vierfachen Forte auf den Tisch gehauen. Und diese Befreiungsschläge, so Huber, waren ganz aus dem Nahbereich des Machens und Wahrnehmens geboren. Zur weiteren Ausbildung war Huber 1967 und 68 bei Luigi Nono in Venedig. Zuvor hatte er in München bei Günter Bialas studiert und dann bei Josef Anton Riedl im elektronischen Studio gearbeitet und sich seiner Gruppe für Neue Musik München angeschlossen, die mit Experimenten zwischen Musik, Film, Licht, Happening und Performance in den frühen 70er Jahren für Aufsehen sorgte. Parosie, Annäherung und Entfernung komponierte Nikolaus A. Huber 1967. Parosie meint in der philosophischen Auslegung die Anwesenheit oder Gegenwart der Ideen in und an den erfahrbaren Einzeldingen der Welt. Hier nun eine Interpretation vom Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks mit dem Dirigat von Bruno Maderna.

Die zeitliche Entfernung, den Raum der Erinnerung, bearbeitet Huber zum Beispiel in der zuvor erwähnten Komposition Beds and Brackets dergestalt, dass bestimmte Passagen mit nummerierten Klammern, Brackets, versehen sind. Wenn die Nummern in der Partitur später wieder auftauchen, muss die entsprechende Passage aus der Erinnerung nochmals gespielt werden. Huber spricht von der Simulation von Gegenwart mit Material aus der Vergangenheit. Und schließlich ermöglicht die Komposition noch eine weitere Raumerfahrung, wenn kurz vor Schluss die Fenster und Türen des Saals geöffnet werden. Ein symbolischer Akt der Erweiterung von Wahrnehmung und Bewusstsein. Dadurch endet Beds and Brackets in einer langen Passage, die man als erfüllte Leere bezeichnen könnte. Der Klavierklang wird fast auf Null reduziert und ans Ohr drängen entfernte Geräusche, die man gerade noch erahnen kann. Selbstverständlich, und hier kommen wir zu einer wesentlichen Eigenschaft von Nikolaus A. Hubers Komponieren, ist dieses Öffnen des Konzertraums auch im weitesten Sinn politisch zu verstehen. Der Bereich der Kunst soll sich zur Wirklichkeit hin öffnen. Gegen das bürgerliche Prinzip von Kunst als einer abgeschlossenen Gegenwelt zum banalen Alltag setzt Huber eine Auffassung von Kunst, die sich in gesellschaftliche Belange einmischen, Stellung beziehen und zur Veränderung anstiften soll. Don't Fence Me In. Zu der Komposition für Flöte, Oboe und Klarinette schreibt Huber 1994. Während der Arbeit habe ich an folgende Möglichkeiten gedacht, dem Stück einen Titel zu geben. Vom Bleiben der Klänge. Vom Bleiben in den Klängen. Vom Bleiben im Klang. Daran, rief ich, erkenne ich sie, die Seele der Natur, an diesem stillen Feuer, an diesem Zögern in ihrer mächtigen Eile. Aus Hölderlin, Hyperion 2, 1. Es ist den Glücklichen so lieb, dies Zögern, ebenfalls Hyperion. Mit Luigi dalla Piccola hoch nono mal n.a. Huber. Entgleisung. Don't fence me in. Don't Fence Me In. Die Komposition von Nikolaus A. Huber für Flöte, Oboe und Klarinette in einer Interpretation des Ensemble Aventure. Inwieweit der gleichnamige Song von Cole Porter für Huber eine Rolle bei der Titelfindung spielte, ist nicht bekannt. Don't fence me in, let me ride through the wide open country that I love. Don't fence me in. Bing Crosby and the Andrews Sisters waren mit ihrer Version 1944-45 acht Wochen lang an der Spitze der amerikanischen Billboard Charts. Die Ostberliner Radiosendung Oops! The Real Voice of Information and Education to American Troops in West Berlin begann 13 Tage nach dem Mauerbau am 26. August 1961 ihre Mitternachtssendungen mit der Erkennungsmelodie Don't Fence Me In, Sperr mich nicht ein. And gaze at the moon till I lose my senses, and I can't look at harbors, and I can't stand fences. Don't fence me in. Oh, give me land, lots of land under starry skies. Zeitlich weiter entfernt ist der Bezug in Vor und Zurück für Oboe Solo 1981 von Nikolaus A. Huber komponiert. Dazu Huber. Vor und Zurück ist aus einem Rhythmusmodell der 13. Diabelli-Variation von Beethoven entwickelt. Daraus sind alle rhythmischen Verhältnisse nach den einzeln veränderbaren Kategorien A. Länge des Modells, B. Zahl der Anschläge, C. Proportion der Dauern abgeleitet. Die verschiedenen spieltechnischen Möglichkeiten der Oboe hinsichtlich der Dynamik, der Klangfarbe, der Klangcharakteristik, der Register, der Artikulation und deren vielfältige Mischung sowie die einkomponierte körperliche Anstrengung des Interpreten färben und instrumentieren, ebenfalls dem Rhythmusmodell gehorchend, drei Ausdruckscharakteristiken. Diese knüpfen in stets veränderter Reihenfolge aneinander und bilden dadurch, dass sie bei jedem Auftauchen kompositorisch neu formuliert sind, die Form des Stückes als eines fortlaufenden, spiralartigen Prozesses. Neben diesem Vor und Zurück gibt es auch ein historisches. Aus Beethovens Rhythmusmodell wird ein Stück mit fortschrittlichen Elementen unserer Zeit. Thank you. Thank you. Christian Hommel, Oboe, interpretierte Vor und Zurück, die Komposition von Nikolaus A. Huber aus dem Jahr 1981. Zu der Orchesterkomposition To Marilyn Sixpack von 1995 schreibt Huber: Im Jahre 1962 starb Marilyn Monroe. Noch im selben Jahr machte Andy Warhol seine bekannten Serigraphien, darunter auch The Six Marilyns, Marilyn Sixpack. Mein Titel bezieht sich auf das dort und in einer Reihe anderer Themen benutzte Verfahren der bifokalen, eigentlich eher multifokalen Bildkomposition, bei der mehrere gleich wichtige, oft auch völlig identische Bilder zu einem Bild gehören. Seit meinem Streichquartett Doubles mit einem beweglichen Ton aus dem Jahr 1987 beschäftige ich mich mit neuen Möglichkeiten struktureller Wiederholung, bei der im Sinne dezentralen Komponierens die Kategorien Gleichberechtigung, Unabhängigkeit und Gleichgültigkeit nicht außer Kraft gesetzt werden. Deswegen hatte ich neue, interessante Anregungen, als ich 1990 in einer Warhol-Retrospektive in Köln eine ganze Reihe seiner Serigraphien wiedersah. Geht man von medialen Möglichkeiten aus, dann können in der Musik die Ebenen nicht integriert werden. Der Aspekt der Wiederholung als Nicht-Zusammenhang würde verloren gehen. Deshalb ist To Marilyn Sixpack eigentlich ein Projekt, das aus drei Stück Sphären zusammengesetzt ist. Erstens die Partiturvorlage, live gespielt, original. Zweitens die durch eine Filterbank von 8 Filtereinstellungen geschickte Aufnahme des Orchesterstücks. Die 8 verschiedene Übertragungslautsprechertypen von sehr gut bis sehr schlecht repräsentieren und durch ihre mediale Melodik den Informations- und Kommunikationsgehalt des Stückes erheblich beeinflussen. Die originalzeitliche Struktur der Komposition bleibt dabei voll erhalten. Drittens, das Original in einer zeitgefalteten Version. Die originalzeitliche Struktur des Stücks wird auf Tonband in 3 Teile von jeweils knapp 6 Minuten geteilt. Diese 3 Teile werden übereinander geschichtet und eventuell durch geringfügiges Nachregeln ausbalanciert. Die neue zeitliche Struktur, knapp 6 Minuten, wird wiederum in 8 verschieden lange Abschnitte geteilt, die dann 8 Schleifen unterschiedlicher Länge ergeben. Diese Loops sollen zudem bei jeder Wiederholung um den Bruchteil einer Sekunde versetzt werden, um so die regelmäßige Fibonacci-Selbstähnlichkeit der verschiedenen Abstände zu stören. Erwünscht ist auch eine Verschiebung von plus minus 10 Cents gegeneinander. Daraus ergeben sich folgende Aufführungsmöglichkeiten. Erstens, das Orchester spielt das Stück live. Zweitens, in der Pause wird die Filterversion als Klangumgebung ohne jede Aufdringlichkeit wiedergegeben. Nach der Konzertpause wird das Stück vom Orchester live gespielt. Nach dem gesamten Konzert soll die Schleifenversion in fanfarenartiger Lautstärke über die gleichen Lautsprecher wie die Filterversion in Foyer und Gängen das Publikum hinaus begleiten. Drittens. Die Filterversion tritt an die Stelle des live gespielten Originals. In diesem Fall sitzt das Orchester entweder vollständig auf der Bühne, ohne zu spielen, oder die Instrumente sind wie ein Instrumentenorchester, ohne Musiker, arrangiert. Die Filterversion wird eingespielt, darf aber nicht direkt in den Saal gestrahlt werden. Vielmehr sollte der Eindruck entstehen, als würden die Klänge von außen in den Konzertsaal hineindringen. Möglich wäre auch der Eindruck eines Echoorchesters, der zum Beispiel durch Minirekorder erzielt wird, die unter dem Fußboden des darauf sitzenden Publikums versteckt sind und für eine diffuse Klangwelt dieser Einspielung sorgen und ähnliches. Viertens, die Wiedergabe der Filterversion in einem schmuddligen Apparat wird Teil eines Mixed-Media-Tableaus, wie wir es etwa von Edward Kienholz kennen. Das Orchestre National de France spielt To Marilyn Sixpack, dirigiert von Lothar Sacrosec, bei der Uraufführung am 18.10.1996 in Donaueschingen. Thank you. Thank you. Mit La Force du Vertige, der Kraft des Schwindels, wird das Feature über die Bearbeitungen des Raumbegriffs in Komposition von Nikolaus A. Huber in ca. 15 Minuten enden. Die Klingding-Sendung wurde vorproduziert von Heiner Metzger. Informationen über die Programme und Mitschnitte der Sendungen gibt es unter www.hierunda/klingding.html. Zu La Force du Vertige für gemischtes Quintett notiert Nikolaus A. Huber: Schwindel ist eine merkwürdige Konfrontation mit sich selbst und seinen Möglichkeiten. Sartre nennt ihn nicht so sehr Angst, in die Tiefe zu fallen, als vielmehr sich hinabzustürzen. Und André Glucksmann interpretiert ihn weiter: Schwindel als Furcht vor dem anderen Ich, dass man einen Augenblick später sein werde. Von seinen Möglichkeiten weg zu anderen Möglichkeiten seiner selbst gezogen zu werden, zu stürzen, war das experimentelle Stadium meines Gefühls während der Komposition. Man wird dies im Ausdruck der einzelnen Texturen, der lautstarken Komposition, der oft leicht verschobenen Intervallidentitäten hören können. Dies ist vielleicht besonders stark ausgeprägt in einer Textur in der ersten Hälfte des Stückes. Verfolgende Figuren, die ich erst nach der Niederschrift psychisch abschütteln konnte. Mitten im Hochgefühl des Schwindels eine Kehrtwendung zum Radikalitätsprinzip gegen das reaktionäre Buch gleichen Titels La Force du Vertige von Glucksmann. Besser als Schwindel ist die Tat, aber es ist das weiche Wasser, das im zitierten Friedenslied den Stein bricht. La Force du Vertige, 1985 komponiert von Nikolaus A. Huber in einer Interpretation des Ensemble Aventure.